ihr euch ganzes Land mit Gottes Wort. In der Schnitte rocken wir jetzt diese Bude. Come on. Check it out now. Mit Alfada sind wir live am Start, denn hier kommt der Holy Ghost Hip Hop. Und hier kommt unsere Message, ohne lang zu labern, sagen wir, was Sache ist. Und das steht in diesem Buch, schlag's mal auf, schau mal rein. Und vielleicht kommst du drauf, was ich mein. Steck dein Ding, deine Nase, mal ganz tief frei. Bin vielleicht pervers, doch wichtig ist jeder Wert. Mit der Bibel in der Hand, zieh mir das ganze Land mit Gottes Wort. In der Schnitte rocken wir jetzt diese Bude. Okay, okay, what I like to say, Jesus Christ is on our way. Sing us Jod, Jod, Dennis, gib nur eine Bord. Rap das E, E, und versteh mit dem S, S. Ach, das ich nicht vergesse. Und das U, U. Und sie sagen, hör mal zu. Und das S, S. Zum Schluss bringt den vollen Genuss. Sing das J, J, J, J. Rap das E, E, E, E. Mit dem S, S. Und das U, U. Und das S, S. Bedeutet Jesus ohne Stress, yes. Mit der Bibel in der Hand ziehen wir das ganze Land mit Gottes Wort. In der Schnitte rocken wir jetzt diese Bude. Mit der Bibel in der Hand, da sind wir dran. Ich hoffe, ihr habt's erkannt, denn das Fokus an den Mann. Wir folgen Jesus Christus, auch ohne Katechismus. Wir stehen nicht auf Rassismus, Anarchismus, Extremismus, Sozialismus, Fetischismus, Faschismus, Satanismus, Kapitalismus, Atheismus, Humanismus, Kommunismus, Buddhismus, Spiritismus, Terrorismus, denn der ganze Pismus weg. Mit der Bibel in der Hand ziehen wir das ganze Land mit Gottes Wort. In der Schnitte rocken wir jetzt diese Bude. Mit der Bibel in der Hand ziehen wir das ganze Land mit Gottes Wort. In der Schnitte rocken wir jetzt diese Bude. Ich denke, jetzt kapierst du, wir lieben ihn. Ohne Wenn und Aber. Vielleicht ist das für dich nur Gelaber. Aber ich weiß nicht, was du denkst, aber wenn du ihn nicht kennst, kannst du auch nicht wissen, wie er ist. Ob genial oder verpisst. Also schalt mal dein Ego aus und find's selber raus.